Kapitel 4 Magister und Doktor. Eulenspiegel geht es mal wieder nicht so gut. Er hat Hunger, Geld hat er keins. Fragen kostet nichts, denkt er und geht ins nächste Gasthaus. Die Wirtin sieht ihn an und denkt: Ganz normal ist er nicht, der Mann. Ihr möchtet essen, mein Herr? Für gutes Geld oder für ein paar Pfennige? Ich bin arm, Frau Wirtin, und hungrig. Ja, ja, das kann ich mir denken. Aber ich muss ja auch leben. Für wie viel Geld wollt ihr nun essen? An dem Tisch hier, da gibt es etwas für Herren. Da isst man für 24 Pfennige. Am zweiten Tisch für 18. Und am dritten Tisch für 12 Pfennige. Ach, Frau Wirtin, für viel Geld essen, das will ich wohl tun. Eulenspiegel setzt sich an den Tisch der Herren und isst so viel er kann. Nach dem Essen kommt die Wirtin an den Tisch. Sie will kassieren. 24 Pfennige bekomme ich dann von euch, Herr, sagt sie. Eulenspiegel sieht sie mit großen Augen an. Ihr? Von mir? Ich von euch? An dem Tisch hier, habt ihr gesagt, isst man für 24 Pfennige. Nun gut, habe ich gedacht. Für 24 Pfennige will ich das tun. Und ich habe hart gearbeitet, Frau Wirtin, für meine 24 Pfennige. Ihr habt für 3 gegessen, das ist richtig. Aber dass ich das Essen mache und dann noch bezahlen soll, das geht wohl zu weit. Guter Mann, ich bitte euch nur um eins. Lasst euch hier nie wieder blicken, denn Gäste wie euch kann ich wirklich nicht brauchen. Und nun geht in Gottes Namen. Das tut er auch. Aber wohin? Nach Prag. Ich weiß so viel. An der Universität können Sie mich sicher brauchen. Von weit her kommen Studenten und Doktoren nach Prag. Sie wollen hier studieren und disputieren. Da bin ich richtig, denkt sich Eulenspiegel und lässt große Zettel an die Kirchtür schlagen. Eulenspiegel ist in Prag, Doktor der Weisheit und Meister aller Künste. Ob kleine Fragen oder große, Dr. Eulenspiegel kennt die Antwort. Als man ihm von Dr. Eulenspiegel erzählt, sagt der Rektor der Prager Universität nur eins. Schon wieder so ein Prediger. Der Mann muss weg. Er ruft einen akademischen Disput aus. Die Leute müssen sehen, dass dieser Eulenspiegel ein Scharlatan ist und dass wir die Autorität sind. Am nächsten Morgen bringt ein Pedell Eulenspiegel die Einladung. Heute Nachmittag um 15 Uhr große Disputation der Doktoren und Professoren der Universität zu Prag mit Dr. Eulenspiegel. Viele Leute wollen den fremden Doktor sehen. Weiß er mehr als die Doktoren und Professoren hier? Oder macht er sich vor aller Welt lächerlich? Der Rektor der Universität liest die Fragen der Professoren vor. Herr Eulenspiegel soll uns sagen, ob er weiß, wie viele Tage seit Adam und Eva vergangen sind. Und wenn er die Antwort nicht weiß? Schon gut, Herr Rektor. Ich weiß sie ja. 7 Tage. Und dann kommen noch einmal 7 Tage. Und so weiter. Bis ans Ende. Aha, sagt der Rektor. Interessante Antwort. Das Publikum lacht. Der zeigt es den Doktoren. Dann spricht wieder der Rektor. Die zweite Frage, wo ist die Mitte der Welt? Und wie können wir das wissen? Die Mitte der Welt, Herr Rektor, die ist hier. Nehmt ein Stück Holz, geht damit durch die Welt, messt nach und wenn ihr wieder hier seid, sagt ihr uns das Ergebnis. Ich weiß es schon, die Mitte ist hier. Dann wisst ihr vielleicht auch, wie weit es von der Erde bis zum Himmel ist, fragt der Rektor nun. Ja, antwortet Eulenspiegel. Das ist gar nicht weit. Wenn ich in den Himmel hineinrufe, könnt ihr das ja hören, Herr Rektor. Und wenn ihr in den Himmel fahrt und von dort etwas zu mir sagt, kann ich das auch sehr gut verstehen. Ihr müsst es nur einmal tun. Dann seht ihr das auch. Und die vierte Frage, Dr. Eulenspiegel, Wie groß ist der Himmel? 1000 Meter lang und 5000 Meter breit. Wollt ihr das nicht glauben? Dann nehmt Sonne, Mond und Sterne vom Himmel und messt selbst. Er lebe hoch! Dr. Eulenspiegel weiß alles! Die Leute sind nicht mehr zu halten. Sie nehmen Eulenspiegel auf die Schultern und tragen ihn im Triumphzug durch die Stadt. Am selben Abend noch verlässt Eulenspiegel die Stadt. Die Doktoren hat er an der Nase herumgeführt. Hier bin ich nicht mehr sicher, denkt sich Eulenspiegel und macht sich auf den Weg nach Erfurt. Denn auch dort gibt es eine große und berühmte Universität. Als er in Erfurt ankommt, hängt Eulenspiegel wieder seine Zettel an die Kirchtür. Eulenspiegel ist in Erfurt, Doktor der Wissenschaft und Meister aller Künste. Das lesen die Studenten. Davon hören auch Magister und Doktoren. Alle wissen, was in Prag geschehen ist. Was sollen wir tun? Fragt der Rektor. Dem spielen wir einen Streich, sagen die Studenten. Wir wollen doch sehen, ob dieser Eulenspiegel einen Erfurter das Lesen lehren kann. Einen Erfurter? Das kann niemand. Alle lachen. Rektor, Doktoren und Magister. Die Studenten bringen einen Esel zu Eulenspiegel. Herr Doktor, rufen sie. Der will nicht lesen lernen. Was sollen wir tun? Lasst ihn bei mir, antwortet Eulenspiegel. Bei mir lernt er lesen. Das ist sicher. Die Studenten sehen sich an. Ganz sicher? Nun, erklärt Eulenspiegel. Das dauert natürlich seine Zeit. Sagen wir 20 Jahre? Dann kann er's. Das kostet allerdings. Hier. Die Studenten geben ihm 50 Goldstücke. Die haben sie vom Rektor bekommen, aus der Universitätskasse. Dann gehen sie und lassen den Esel bei Eulenspiegel. Gut gemacht, denkt er. Was soll schon passieren? In 20 Jahren ist vielleicht der Rektor tot und niemand denkt mehr an die Sache. Oder ich bin's. Dann sollen sie denken, was sie wollen. Oder der Esel stirbt und dann braucht er nicht lesen zu lernen. Eulenspiegel bringt den Esel in den Stall und legt eine Bibel vor ihn hin. Zwischen die Seiten hat er Heu gelegt. Das lernt der Esel schnell. Seite um Seite geht er die Bibel durch und frisst das Heu. Als kein Heu mehr da ist, brüllt er: Ea! Na, siehst du? Denkt Eulenspiegel und geht zum Rektor. Liebster Magister, sagt er, was macht euer Schüler? Sehr klug ist er nicht und ich brauche viel Zeit für diesen Schüler, antwortet Eulenspiegel. Aber die ersten zwei Vokale kann er schon lesen. Kommt doch mit und seht selbst. Am Nachmittag kommt der Rektor in den Stall. Eulenspiegel legt dem Esel wieder eine Bibel vor. Doch in diesem Exemplar liegt kein Heu. Der Esel schlägt das Buch auf und sucht sein Heu, Seite für Seite. Aber er findet keins. Bei jeder Seite brüllt er: Ia! Seht ihr, mein Herr? Die zwei Vokale A und I, die liest er schon. Den Rest lernt er sicher auch noch. Der Rektor ist zufrieden. Eulenspiegel auch. Und der Esel bekommt sein Heu. Kurze Zeit später stirbt der Rektor. Eulenspiegel lässt den Esel frei und zieht weiter, die Goldstücke der Universitätskasse in der Tasche. Da müsste man lange leben, wenn man die Erfurter klug machen wollte, sagt sich Eulenspiegel.